Sie machten ihm, was er wollte, an Gebetsräumen, Bildwerken, Schüsseln wie Wasserbecken und feststehenden Kesseln. Verrichtet ihr Sippe Davuds, eure Arbeit in Dankbarkeit, denn nur wenige von meinen Dienern sind wirklich dankbar.